Unter den Eigenschaften, welche den zum General zu Wählenden besonders auszeichnen sollen, nennen die Satzungen aus verschiedenen geistigen Gaben, Tugend, Klugheit und so weiter, Geburtsadel, Reichtümer, die er in der Welt hatte, Ehre und Ähnliches. Solchen Eigenschaften ist in gewisser Weise Rechnung zu tragen, die anderen sind aber wichtiger, so dass sie, auch wenn die genannten fehlen, für die Wahl genügen können. Die Machtbefugnisse des Generals, die sich auf die gesamte äußere und innere Verwaltung des Ordens erstrecken, werden in 20 Punkten im dritten Kapitel des 9. Teiles aufgezählt. Diesen Befugnissen steht gegenüber die Macht oder die Fürsorge, welche die Gesellschaft in Bezug auf den Generalvorsteher haben soll. Diese Fürsorge gipfelt in 4 Punkten. Erstens, die Gesellschaft setzt ihm einen Professen zur Seite, der sein Ermahner, sein Admonitor ist. Zweitens, die Gesellschaft hat das Recht, ihm die Annahme irgendwelcher ihm angetragener Würden zu verbieten, die mit Ausübung des Generalats unverträglich sind. Drittens, die Gesellschaft ernennt durch eine dazu berufene Generalkongregation oder auch durch schriftliche Abstimmung einer bestimmten Anzahl von Professen einen Generalvikar, falls der General sich in wichtigen Dingen nachlässig und träge erweist oder erkrankt. Viertens, die Gesellschaft kann den General absetzen, wenn er äußerlich erkennbare Todsünden begeht, besonders wenn er den Beischlaf vollzieht, jemand, der schwer verwundet, aus den Einkünften des Kollegien etwas zum eigenen Vorteile verwendet, einen Auswärtigen von den Einkünften etwas schenkt, feste Güter der Häuser oder Kollegien verkauft, eine verderbliche Lehre vorträgt. Nur die Generalkongregation kann die Absetzung vollziehen. Sind die Fehler des Generals nicht genügend groß zur Absetzung, so sollen andere Sachen auf der zusammenberufenen Kongregation verhandelt werden, so dass die Zusammenberufung dieser Sachen wegen geschehen zu sein scheint, und was die Sache mit dem General betrifft, so werde sie verheimlicht und sie soll, soweit es möglich, niemals bekannt gemacht werden. Ist beschlossen worden, ihn, den General, seines Amtes zu entsetzen, soll mit ihm im Geheimen verhandelt werden, damit er selbst abdanke, um seine Absetzung und die Sünde, wegen der er abgesetzt wurde, verheimlichen zu können. Wird beschlossen, den General nicht abzusetzen, sondern nur zu bestrafen, so werden 4 Professen gewählt, denen es obliegt zu erwägen, welche Strafe zu verhängen sei. Ist unter ihnen Stimmengleichheit, so soll ein 5. oder noch 3 andere hinzugewählt werden. Stellt sich heraus, dass der General wegen hohen Alters, Krankheit oder sonst wie unfähig zur Leitung wird, so soll ein Generalvikar mit voller Generalsgewalt, aber ohne den Titel des Generals eingesetzt werden. Die Gesellschaft soll dem General 4 Assistenten beigeben zur Abwicklung der Generalatsgeschäfte. Die Assistenten sind von derselben Generalkongregation zu wählen, die auch den General gewählt hat. Stirbt einer von ihnen, so kann der General einen unteren Assistenten ernennen, aber nur nach vorheriger Zustimmung aller Provinziale. Die Tätigkeit des Generals erstreckt sich auf alles. Das Größte wie das Kleinste kommt zur Entscheidung oder Gutheißung vor sein Forum. Erleichtert wird dem General seine allumfassende Tätigkeit durch die schon im ersten Teile gewürdigte, zu einem vollkommenen Spionagesystem ausgestattete Berichterstattung, in deren Mittelpunkte er als Empfänger steht. Trotz scheinbarer Allgewalt ist aber, wie schon hervorgehoben, die Macht des Generals durch Admonitor und Assistenten einer ständigen Überwachung unterworfen, zum Zwecke eventueller Einengung und selbst Aufhebung schon getroffener Entscheidungen. Über dem General steht nämlich die Generalkongregation. Die durch die Satzungen vorgesehene Unterordnung des Generals unter sie kommt in einer Ordinatio des Ordens Generals Peter Becks vom 11. Mai 1862 zu klarem Ausdrucke. Die 21. Generalkongregation hat uns in ihrem 20. Dekrete die ganze Angelegenheit, Vorschrift über Herausgabe von Büchern übertragen und aufs Angelegentlichste empfohlen. Wir also, im Verlangen, ihrem Willen mit dem gebührenden Eifer zu gehorchen, halten dafür und so weiter und so fort. Die Generalkongregation bilden die höchste überwachende und gesetzgebende Instanz des Ordens. Außer den Generalkongregationen gibt es auch noch Provinzial- und Prokuratorenkongregationen. Die Provinzen werden von Provinzialoberen geleitet, die der General für eine Amtszeit von gewöhnlich 3 Jahren ernennt und denen er 5 oder 6 Konsultoren und einen Sozius, der zugleich Admonitor ist, an die Seite stellt. Sozius und Admonitor haben die Amtsführung des Provinzials zu überwachen und über sie an den General zu berichten. Die Niederlassungen, die Häuser, Kollegien und so weiter leiten Rektoren, Superioren, Vorsteher, auch ihnen sind Konsultoren und Admonitoren beigeordnet. Von unten nach oben steigend liegt also die Regierungsgewalt in den Händen der Lokaloberen, Provinzialoberen und des Generals. Über allen thront, sobald sie versammelt ist, mit absolut souveräner Gewalt die Generalkongregation. Wie behutsam der Orden vorgeht bei Ernennung derjenigen, die an der Regierungsgewalt teilnehmen sollen, beweisen die von den Satzungen vorgeschriebenen Informationen. Sie bilden eine Vervollständigung der Vorschriften über Überwachung und Spionage. Eine Bestimmung der Informationen ist hervorzuheben. Die Informationen sollen die Provinziale nicht nur von den Konsultoren, sondern auch von den älteren und hervorragenderen Patres entnehmen, welche diejenigen, die in Vorschlag kommen, am besten kennen, sei es, weil sie ihre Vorgesetzten waren, sei es, weil sie vertraulich mit ihnen verkehrt haben. Es stützen sich also die Informationen auf Kenntnisse, welche die Informatoren im vertraulichen Verkehre gewonnen haben, ja auf Kenntnisse, die der Obere vom Untergebenen, der ihm die Gewissensrechenschaft ablegen muss, besitzt. Somit fließen die Informationen aus Mitteilungen, die eigentlich, durch die Siegel des Vertrauens und fast der Beichte geschützt, jeder Weitergabe entzogen sein sollten.